wache ich auf und weiß nicht, was ich will. Mein Kopf ist voll und alles ist noch still. Keiner spricht mit mir, hey, ah. Keiner baut mich auf, ich bin so schrecklich matt. Kentucky has got me in dieser toten Stadt.